Monika Schulz ist 68 Jahre alt, hat 42 Jahre als Sekretärin und Verkehrskauffrau bei DDR-Staatsbahn und Deutscher Bahn gearbeitet. Dafür bekommt sie 750 Euro Rente im Monat. Jetzt jobbt sie als Toilettenreinigerin im Kaufhaus. Ich möchte nicht jammern. Es bringt nichts zu jammern. Entweder man tut was oder man sitzt eben da und sagt, ach, das muss man nicht haben. Ja, sagen manche Freundinnen von mir auch, oh, und da würde ich nicht auskommen. Ich sage, ja, du musst. Ich sage, was soll's? Ich sage, bitte mal, erschieß dich und es geht weiter. Monika Schulz wirkt jünger als Ende 60. Das liegt nicht nur an ihrer schmalen, hautengen Jeans und dem blondierten Pferdeschwanz, sondern vor allem an ihren schwungvollen Bewegungen. Nach jeder Kundin wischt sie schnell über Waschbecken, WC-Brille und Boden. Immer einen Spruch auf den Lippen. Hallo, guten Morgen. Ja, Sie dürfen sich ein Plätzchen aussuchen. Drei Kinder hat Monika Schulz im Osten großgezogen und dabei immer gearbeitet. Zuletzt schulte sie sogar als Betriebsstandortbetreuerin für die Deutsche Bahn Mitarbeiter in der Software SAP. Mit 55 sollte sie nach Hamburg versetzt werden. Monika Schulz ging lieber in Frührente, nahm die hohen Abschläge auf ihre Altersversorgung in Kauf. Doch schon bald merkte sie, wie wenig Geld ihr jetzt nur noch blieb. Sie suchte sich einen Job im Altersheim, brach sich das Handgelenk, konnte nicht mehr schwer tragen und bewarb sich als Reinigungskraft für Toiletten. Rumflitzen und putzen geht noch. Noch. Das ist körperlich anstrengend. Ja. Ich glaube, das wird von vielen unterschätzt. Wenn ich nach Hause komme, ich merke meine Knochen dann. Wenn man es richtig macht, dann habe ich auch ein bisschen einen Anspruch. Also so, das alte Klischee, dass die jetzt auf dem Stühlchen sitzt und strickt oder liest, ist überhaupt nicht drin. Gar nicht. Ministerin Ursula von der Leyen will Strategien gegen Armut im Alter entwickeln. Dazu hat sie Anfang September einen Regierungsdialog Rente gestartet. Mit am Tisch sitzen Vertreter von Rentenversicherern, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Arbeitgebern und Fachpolitiker. Derzeit liegt das Risiko, im Seniorenalter zu verarmen, noch unter dem der Gesamtbevölkerung. Die Tendenz ist jedoch steigend. Laut Statistik gelten alte Menschen in Deutschland als arm, wenn sie weniger als die gesetzliche Grundsicherung im Monat zur Verfügung haben. Diese liegt derzeit bei etwa 660 Euro im Monat. Hier setzt der erste Vorschlag der Ministerin beim Regierungsdialog Rente an. Niedrige Renten sollen aufgestockt werden können auf einen Nettobetrag von 850 Euro im Monat. Geringverdiener sollen sich also nach lebenslanger Arbeitsleistung nicht nur mit der Grundsicherung zufrieden geben müssen. Sie sollen besser gestellt werden als Menschen, die nur wenig Erwerbstätigkeit vorzuweisen haben. Im Bundestag bekräftigte von der Leyen diesen Vorstoß. Die Botschaft muss sein: Arbeit lohnt sich und private Vorsorge zahlt sich in diesem Fall, wenn man ein Leben lang arbeitet, zusätzlich aus. Hier sind bereits die hohen Hürden herauszuhören, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für diese Zuschussrente vorgibt. 45 Berufsjahre sollen Bedingung sein. Berücksichtigt werden für diese Anzahl an Jahren auch Ausbildung, mögliche Arbeitslosigkeit, Erziehungs- und Pflegezeit. Mindestens 35 Jahre lang soll man Beiträge gezahlt haben. Und etwa genauso lang soll man Zusatzvorsorge betrieben haben, etwa über eine Betriebs- oder eine Riester-Rente. Diese Bedingungen sollen nicht ab sofort gelten. Die geforderte Zahl an Arbeits- und Vorsorgejahren wird nach den Plänen schrittweise erhöht. Für Geringverdiener dürfte es aber schwierig sein, von ihrem niedrigen Gehalt jahrzehntelang etwas in Altersvorsorge zu investieren, kritisieren die Sozialverbände, wenn dafür überhaupt etwas übrig bleibt. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles moniert, von der Leyen lasse die Menschen mit den höchsten Armutsrisiken außer Acht, diejenigen, die lange arbeitslos waren und lange sehr wenig verdient haben. Deshalb sei die Zuschussrente eine Mogelpackung. Die Ministerin sieht es anders. Mit ganz kleinen Einkommen kann man auch riestern, weil es einen hohen staatlichen Zuschuss dafür gibt. Zudem will von der Leyen die Erwerbsminderungsrenten verbessern und flexiblere Zuverdienstmöglichkeiten für Frührentner schaffen. Wir möchten eine Kombirente vorschlagen. Man kann vorzeitig mit 63 in Rente gehen, eine Teilrente beantragen und das, was man vorher verdient hat, bis zu der Grenze, kann man unschädlich auch in Zukunft hinzuverdienen. Es gehe jedoch weniger ums Arbeiten wollen als ums Müssen, heißt es aus den Reihen der Opposition. Die Regierung wolle die Menschen dazu zwingen, ihre niedrigen Renten mit Jobs aufzubessern, sagte die linken Abgeordnete Katja Kipping. Ähnlich äußerte sich Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Die Frage ist doch, wem muten wir eigentlich zu, dass er im Alter noch arbeiten muss, weil sein Einkommen nicht ausreicht? Das ist Altersarmut und um die geht es zum Beispiel. So wie im Fall von Monika Schulz. Sie macht den Job als Toilettenfrau nur, weil sie das Geld braucht. Die dazugehörigen Demütigungen versucht sie zu ignorieren. Zum Beispiel Szenen wie diese. Während Monika Schulz gerade die Wasserspritzer von den Waschbeckenrändern im Damen-WC entfernt, kommt ein Mann aus dem Toilettenraum, wechselt bei ihr mehrfach seine Münzen, sodass am Ende niemand mehr weiß, was er eigentlich auf den Teller gelegt hat. Kann das sein, habe ich Ihnen 50 eben und die 20 Cent? Ich weiß nicht. Aber jetzt ist er weg, der 50er. Das war Ihr Bödner, bitteschön. Und der 50er ist auch nicht mehr da. Ich wollte ihn eigentlich den 20er da lassen, sehen Sie. Ist ja okay, alles ist schön. Was weiß ich? Ich höre da gar nicht zu. Ich bedanke mich eigentlich auch nie hier überschwänglich, weil ich sage, ich arbeite für die. Muss ich dann noch dankbar sein, wenn die mir jetzt 2 Cent hinlegen? Da bin ich auch wieder ein bisschen stur. Wie viel genau Monika Schulz verdient, will sie lieber nicht sagen. Nur so viel. Es sind deutlich weniger als 6 Euro die Stunde. Das Geld stimmt nicht und ich habe hier ein bisschen zu tun, was natürlich jetzt auch sehr, sehr geistaufwendig ist. Im Moment hatte ich auch nichts anderes gefunden. Nicht nur Monika Schulz findet nichts anderes, wie sie sagt. Teilzeitjobs für Rentner, die auf wenige Tage beschränkt und nicht körperlich anstrengend sind, gibt es kaum. Deshalb hat sich in Berlin der Verein Tätiger Lebensabend auf genau solche Arbeitsplätze für Senioren spezialisiert. Brunhilde Frohnah ist Geschäftsführerin des Vereins. Die 72-Jährige sitzt in einem kleinen Büro in Berlin, beantwortet Fragen am Telefon, sieht Stellenanzeigen durch, liest E-Mails. Sie bekommt 824 Euro Rente im Monat, hat dafür 40 Jahre als Buchhalterin gearbeitet. Und jetzt jobbt sie beim Tätigen Lebensabend. Dadurch ist es natürlich ganz schön, da mein Mann auch keine ganz hohe Rente hat, weil wir immer selbstständig waren und dann auch selber vorgesorgt haben. Wenn dann noch so ein bisschen was dazu kommt. Wenn das weg ist, müssen wir eben ein bisschen mehr auf den Cent achten. So hat man so ein kleines bisschen mehr Luft für Extras. Brunhilde Frohnah arbeitet nicht wegen drohender Armut, sondern wegen drohender Langeweile. Damit ist sie bei ihrem Verein Tätiger Lebensabend allerdings die Ausnahme. Heute ist es leider so, dass 75% unserer hier tätigen Rentner doch ganz froh sind, wenn sie ein bisschen was dazu verdienen können für gewisse Extras oder aber, weil sie sonst sowieso in die Grundsicherung müssen und das versuchen sie so lange wie es geht hinauszuziehen, weil bei der Grundsicherung muss man ja jedes bisschen Ersparte angeben und Rentner normalerweise versuchen schon ein kleines bisschen Erspartes zu haben, sei es für die eigene Beerdigung, so traurig wie sich das anhört. Seit 4 Jahrzehnten vermittelt Tätiger Lebensabend Jobs an Senioren. Ähnliche Einrichtungen gibt es in ganz Deutschland. Am Anfang, in den 60er Jahren, wollten die Vereinsgründer Langeweile und Einsamkeit der Neurentner mit kleinen Tätigkeiten abmildern. Jetzt geht es in erster Linie um den Kampf gegen die drohende Altersarmut. Mit wachsendem Bedarf. Immer häufiger melden sich bei Brunhilde Frohnah und den anderen Vereinsmitarbeitern ältere Menschen, die auf Jobsuche sind. Zum wiederholten Male tippt Brunhilde Frohnah deshalb an diesem Morgen einen Brief in den Rechner. Fragt bei einer großen Berliner Firma an, ob sie nicht stundenweise leichte Jobs an fitte und absolut zuverlässige Senioren zu vergeben haben. Wahrscheinlich wird auch dieser Brief wieder vergeblich sein, wie so zahlreiche davor. Es ist sehr schwer. Wir senden immer wieder mal solche Bitten an mehrere Firmen auch und auch an die staatlichen Museen, aber meistens ohne Erfolg. Das ist auch das Problem, dass zum Beispiel die staatlichen Museen auch verpflichtet sind, solche Leute zu beschäftigen, damit die vom Arbeitsmarkt kommen. Entweder Langzeitarbeitslose oder eben diese anderen Stellen, die sogenannten ABM, was man auch verstehen kann. Zudem scheuen sich noch immer viele Firmen, ältere Arbeitnehmer einzustellen. Und das betrifft bereits Menschen, die noch weit vom Rentenalter entfernt sind. Lediglich 13% aller Neueingestellten sind älter als 50. Diese Zahl ist seit Jahren konstant. Vor allem Geringqualifizierte im Alter von 50 plus finden nur selten einen neuen Job. Dabei könnte sich Brunhilde Wrona unendlich viele Arbeitsmöglichkeiten für die 130 Mitglieder des Vereins vorstellen. Kindergarten, Kinderort, Schulen, Heime, alles, was mit jungen Leuten zu tun hat. Gerade weil die Älteren ja oft auch schon die Erfahrung mit den Kindern schon einmal gemacht haben und vielleicht ganz anders rangehen als junge Leute. In der Wirtschaft, na, auf jeden Fall alles, was mit Büro und Verwaltung zu tun hat. Da würden die Älteren klarkommen. Viele kommen ja aus der Branche. Die können fast alle inzwischen mit dem PC umgehen. Die meisten, Internet sind die fähig und alles. Ein Rentner, der heute neu zu uns kommt und um Aufnahme bittet, der ist im PC fähig. Der ist fit. Doch im sozialen Bereich, in Schulen und Kindergärten, werden viele Tätigkeiten durch ehrenamtliche Helfer übernommen. Gute Chancen bestehen in Seniorenheimen. Dort sind vor allem an den Wochenenden Festangestellte wegen tariflicher Zuschläge teuer. Die Mitarbeiter vom tätigen Lebensabend kosten dagegen nur 5,65 Euro, egal wann sie arbeiten. Das ist weniger als der gewerkschaftlich geforderte Mindestlohn. Laut Bundesagentur für Arbeit hatten 2010 in Deutschland mehr als 870.000 Männer und Frauen, die älter waren als 65, einen Minijob oder eine sozialversicherungspflichtige Arbeit. Tendenz steigend. Ein Grund hierfür ist die wachsende Altersarmut. Ein zweiter, der viel zitierte demografische Wandel. Derzeit leben in Deutschland knapp 17 Millionen Senioren. 2,5 Millionen mehr als noch vor 9 Jahren. Wir leben länger und sind zudem körperlich fitter und gesünder. Und diese fitten Älteren wollen schlicht weiterarbeiten. Vor allem Selbstständige, wie zum Beispiel Ärzte und Rechtsanwälte, die ihren Beruf gerne ausüben, machen freiwillig weiter, sagt Laura Romeo Gordo. Die spanische Wirtschaftswissenschaftlerin arbeitet am Deutschen Zentrum für Altersfragen in Berlin. Romeo Gordo und ihre Kollegen untersuchen derzeit in einer Langzeitstudie im Auftrag der Bundesregierung die Gründe dafür, warum immer mehr ältere Menschen jobben. Von den 4.000 befragten Rentnern der Studie waren 300 berufstätig. Von diesen 300 Leuten antworten nur 30%, dass das auf finanzielle Gründe machen. Aber 70% von diesen Leuten antworten, weil sie es passende Arbeit haben. Und diese finanziellen Aspekte kamen auch vor. Aber man hätte ja auch erwartet, dass vielleicht dann eher die Hauptargument wäre und es ist nicht. Ihre Zahlen seien zwar noch nicht repräsentativ, sagt Romeo Gordo, zeigten aber bereits eine Tendenz. Sie nennt einen dritten Grund für die steigende Zahl arbeitender Rentner. Die andere Sache ist auch eine kulturelle Änderung. Früher war auch kulturell mehr oder weniger akzeptiert, dass man also 60 oder früher aus den Arbeitsmarkt verabschiedet und dann ist es gut so. Und jetzt wird das schon ein bisschen anders. Ne? Dann wird man schon ein bisschen komisch angeguckt, wenn man jung aussieht und denkt, ich bin schon Rentner. Das ist schon nicht mehr schön. Die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit bestätigen den Trend der Studie. Hatten im Jahr 2000 in der Altersgruppe der 60- bis 65-Jährigen knapp 20% einen sozialversicherungspflichtigen Job oder einen Minijob, waren es 10 Jahre später, also 2010, schon 40,5%. Das heißt, mehr als doppelt so viele. Bei den über 65-jährigen Männern und Frauen ist der Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ebenfalls sehr hoch. Er liegt für den Zeitraum von 2002 bis 2010 bei knapp 43%. Manchmal denke ich, ein bisschen gespalten ist das trotzdem, ne? Weil also wir denken alle, ach ja, also man sollte dann länger arbeiten und es ist sowieso gut für die Person, es ist gut für die Gesellschaft und man ist fit, man kann arbeiten gehen, sollte arbeiten gehen. Aber wenn wir jetzt konkret ein alter Mensch vorstellen und dann die konkrete Frage kommt, sollte er dann länger arbeiten, dann sagen wir, ach nee, lass ihn in Ruhe. Noch sind Demografie, wachsende Gesundheit und kultureller Wandel die Hauptgründe dafür, warum Senioren jobben. Im Moment kann die Mehrheit der Rentner von ihren monatlichen Alterseinkünften gut leben, auch wenn diese auf den ersten Blick sehr gering erscheinen. Männer haben in Deutschland im Schnitt um die 1.000 Euro Rente im Monat zur Verfügung, Frauen zwischen 500 und 700. Allerdings, so erklärt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in seiner neuesten Studie, weisen diese Zahlen in die Irre. Viele Senioren leben in Zwei-Personen-Haushalten, was die monatlichen Kosten reduziert. Außerdem besitzen sie neben den monatlichen Einkünften oft ausreichend Vermögen oder ein Eigenheim. Das Risiko zu verarmen ist deshalb für sie im Moment noch geringer als für den Durchschnittsbürger. Das Armutsrisiko liegt für Paarhaushalte in der Altersklasse über 65 bei 10%, für die Gesamtbevölkerung bei 14%. Mittel- und langfristig wird sich das jedoch ändern. Schon jetzt beendet fast jeder fünfte Arbeitnehmer sein Berufsleben aus gesundheitlichen Gründen vor dem Rentenalter. Vor allem Geringqualifizierte steigen vorzeitig aus, wodurch sich ihre niedrigen Altersbezüge noch einmal drastisch verringern. Andere Menschen absolvieren oft lange Ausbildungs- und Praktikumszeiten, die Rentenansprüche mindern. Viele Männer und Frauen arbeiten in Minijobs, mit Zeitverträgen, erleben Phasen der Arbeitslosigkeit und wechselnde Festanstellungen. So zum Beispiel Andreas Berg. Andreas Berg steht vor einem evangelischen Gemeindehaus in Berlin-Neukölln in einer langen Warteschlange. Es ist Donnerstag. Heute werden hier Lebensmittel an Arme verteilt. Berg ist 58 Jahre alt, Frührentner, ein intellektuell aussehender Typ mit leicht ergrautem Haar, Dreitagebart, dunkler Kleidung und schwacher Alkoholfahne. Jetzt habe ich schon fast wieder kein Geld für diesen Monat. Und für den 1 Euro kriegt man dann noch genügend Gemüse und Brot und was weiß ich alles, damit es einigermaßen geht. Ich meine, den 1 Euro, den treibt man ja immer irgendwo auf, ist ja klar. Aber so, wenn ich Geld habe, komme ich nicht hierher, weil das kostet einen immer 3 oder 4 Stunden hier. Nach 3 Stunden Wartezeit bekommt Berg im großen Saal des Gemeindehauses Obst, Gemüse und Brot ausgehändigt, das er verschämt in mitgebrachte Taschen verstaut. Lediglich 430 Euro Rente erhält er im Monat, das Ergebnis eines unsteten Berufslebens. Als junger Mann bricht Berg sein Pharmaziestudium ab, wird Klavier-Cembalo-Bauer, arbeitet in Moskau, anschließend als Kulissen- und Filmarchitekt in München. Zwischendurch ist er immer wieder lange arbeitslos. Berg würde gerne wieder irgendetwas tun, seine 430 Euro Rente aufbessern. Kürzlich hat er deshalb eine Weiterbildung zum Kunst- und Galerieassistenten gemacht. Vergeblich. Jetzt helfen ihm seine Freunde aus der Film- und Kunstszene mit kleinen Handwerkerjobs und die Kirchengemeinde mit Lebensmittelspenden. Ich denke, ich bin arm. Ich habe zwar auch einen Computer und ein Handy und alles das, aber das ist einfach heute eine Selbstverständlichkeit, kostet ja fast nichts mehr. Aber so mal für 20 Euro ein Buch kaufen, das überlege ich mir zweimal. Weil wenn meine Waschmaschine kaputt geht, dann muss ich ein Jahr praktisch sparen, damit ich mir eine neue kaufen kann. Also man überlegt sich wirklich jeden Cent. Verhungern wird Andreas Berg nicht und auch nicht obdachlos werden. Dafür reichen Frührente, Aushilfsjobs und Essensspenden. Die staatliche Grundsicherung will er demnächst ebenfalls beantragen. Doch für Berg beginnt Armut früher. Also in solchen entwickelten Ländern wie in Deutschland oder anderen, da beginnt ja Armut ziemlich bald. Also sobald ich mir kein Buch mehr leisten kann, nicht mehr ins Konzert gehen kann, nicht mehr ins Kino oder überhaupt am kulturellen Leben der Gesellschaft teilnehmen kann, bin ich arm. Also wenn ich mir das nicht mehr leisten kann, dann stehe ich schon praktisch neben der Gesellschaft.